flott in unser Stammlokal, denn da ist jedes Mal die Stimmung ganz famos. Am Wochenende, da ziehen wir los, im Freundeskreis ist der Durst so groß. Man ist gern dabei, wenn der Chor dann singt, auf eins, zwei und drei. Keiner darf nach Hause gehen, solange nicht alle auf den Tischen stehen. Und singen Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, yeah. Keiner darf nach Hause gehen, solange nicht alle auf den Tischen stehen. Und singen Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, yeah. 5 Tage lang, Arbeit genug, am Freitag dann sind endlich wir am Zug. Aber dann geht's rum, wir treiben's bunt, wenn wir in Stimmung sind. Und so kommt's, wie's kommen muss, und jeder singt dann mit uns am Schluss. Und weil es so schön war, gleich noch einmal, auf eins, zwei und drei. Keiner darf nach Hause gehen, solang nicht alle auf den Tischen stehen. Und singen Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, yeah. Keiner darf nach Hause gehen, solange nicht alle auf den Tischen stehen. Und singen Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, Odi, yeah. Keiner darf nach Hause gehen, solange nicht alle auf den Tischen stehen.